MDR Kultur. Hörspiel. Genau heute vor 30 Jahren, der 4. November 1989, war allerdings ein Sonntag, haben sich auf dem Berliner Alexanderplatz rund eine 500.000 Menschen versammelt, um ihrer Forderung nach grundlegenden politischen Veränderungen Nachdruck zu verleihen. Die kamen dann auch, schneller und gründlicher als alle dachten, mit dem Mauerfall, ganze 5 Tage später. Die Veränderung, für die sich die beiden Freundinnen Isa und Steffi in der heutigen Radiopremiere der neuen Komödie des Dresdner Autors Holger Böhme ins Zeug legen, mutet da ungleich bescheidener an und hat doch mit dem legendären Wendeherbst zu tun, der die Welt auch für Steffi und Isa auf den Kopf oder vielleicht richtiger auf die Füße stellte. Denn die beiden wollen zwar nicht gleich das ganze Land vor offenkundig hoch ansteckenden rechtspopulistischen Parolen retten, sondern fürs Erste nur einen einzelnen Mann. Steffis Mann, genauer gesagt, aber irgendwo muss man ja mal anfangen mit der überfälligen, großen Entgiftung. Die Entgiftung des Mannes von Holger Böhme. Artisan Koslowski und Co. Isabel Koslowski, was kann ich für Sie tun? Hallo? Isa? Ja, hallo. Wer ist da bitte? Isa? Ich war verrückt. Wie ich deine Annonce lesen tat, dachte ich es mir fast. Aber dann habe ich gedacht, nee, und du bist es doch. Wer sind Sie denn bitte? Ich bin's, Isabel. Die Steffi. Welche Steffi? Isa, hallo. Die Steffi, wir haben uns bei den Demos kennengelernt, damals beim Zusammenbruch. Steffi Meier, die Meier-Steffi. Wir sind das Volk, wir sind das Volk. Weißt du noch, der Springbrunnen? Ich höre Volk. Tut mir leid, Frau Meier, aber mir sagt das im Moment leider gar nichts. Wie jetzt? Also, ich verstehe. Gut. Wiederhören. Meier? Am Springbrunnen? Nu, reingeklatscht, als wir von Bullen weg sind. Du bist die Steffi. Ja, hast du gesagt. Ja, aber nicht, dass du die Steffi bist. Ach, Steffi, entschuldige auch, Mann, das... Wie viele Steffis kennst du denn? Nein, an dich hatte ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Hab's gemerkt. Sag mal, wie geht's dir denn? Wir müssen uns sehen. Wo steckst du? Mir geht's sehr gut. Ich arbeite und lebe in Dresden. Ja? Glücklich, dementsprechend. Wann können wir uns treffen? Morgen, oder? Café Toskana, 17 Uhr? Da kann ich dann aber nie so lange, weil mein Jochen ist allein zu Hause. Und ich muss kochen, Flecke. Ah, du hast ein Kind, das Jochen heißt und Flecke ist. Nee, Jochen ist mein Mann. Oh, kann er sich nicht selber was zu essen machen? Du erst wieder. Hast du mein T-Shirt noch? Fräulein, das war meins. Wovon träumst du nachts? Du warst über die Balustrade geflogen in deiner Panik. Und du wolltest mich retten und bist abgerutscht und da saß ich. Ja, in der Brühe, genau. Und die Bullen sind an uns vorbeigeschoben und dann haben wir die T-Shirts getauscht. Außerdem habe ich dich runtergezogen, damit ich die Stasi-Schweine nicht sehe und vorbeilaufen. Also habe ich dich gerettet. Stimmt. Ja. Aber ich weiß auf jeden Fall noch, dass du dann was Trockenes anhattest. Und ich bin dann einfach so ohne Shirt weiter, nur mit BH. Ja, ja, das stimmt. Ach Mann, das war wirklich... Oh. Überleg dir das mal, was das für ein Freiheitsgefühl plötzlich war. Einfach so, BH und weiter geht's. Würde ich heute nicht mehr machen. Nee, sicher nicht. Obwohl, das war ein schöner von Tschechien. Also, der sah fast aus wie ein Bikini-Urteil. So rosa mit Rüschen. Und so haben wir sie ja dann in die Flucht geschlagen. Wie meinst du das jetzt? Außerdem stimmt's nicht. Wir waren damals 20 und hier durchaus anbietbar dementsprechend. Sag mal, warum sagst du immer dementsprechend? Keine Ahnung, sagt mein Männel immer. Apropos Mann. Eigentlich bin ich ja nur auf dich gestoßen, also hier im Netz jetzt, weil hier, ihr bietet doch auch, oder anders gefragt, macht ihr auch Transparente und sowas, also gedruckt meine ich? Ja klar, was brauchst du denn? Das ist was für meinen Mann, eigentlich nie viel. Ja, schick rüber, digital. Na, ich sitze vom Rechner. Ist die hier noch gültig, Isabella Art Design? Ja, die kannst du nehmen, schick's durch. Wir haben ja jetzt auch so für Transparente so LKW-Plane, das hält ewig. Du, das muss gar nicht sein, wie ich meinen Jochen kenne, ist das mir so ein Strohfeuer, hoffe ich jedenfalls. Oh, ich sag, ich freue mich so. Ja. Achtung und Ende und raus. Sag mal, weißt du noch, wie wir, also du und ja, ich... Ja, darüber möchte ich jetzt nicht mehr sprechen. Und hier... No. Nie dran denken. Also dementsprechend, ja, ich meine, jung macht man viel und probiert viel aus, ist ja auch gut. Es war auch schön, aber ist da? Ja. Und? Warte mal. Isa, bist du noch dran? Dein Mann, ein Faschist ist das. Steffi, leg jetzt bitte nicht auf, ja? Sag mal, was soll ich denn davon halten? Schluss mit Multikulti, Islam gehört nicht zu Deutschland, Merkel muss weg. Hast du im Ernst geglaubt, ich druck diesen Dreck irgendwo drauf? Ich weiß jetzt wirklich nicht, was ich sagen soll. Ach, wer seine Kultur verteidigt, der ist jetzt schon ein Faschist. Ja, was denn für eine Kultur, bitte? Rosa Rüschenbär? Außerdem ist es nicht für mich. Ich wollte lediglich meinem Mann gefallen. Das ist keine gefallen. Entschuldigung. Brauch mich nie entschuldigen. Ich brauche hier auch nie. Muss ich nie. Du musst den verlassen. Das musst du. Piept's bei dir? Der rennt zu Pegida. Dafür ist was? Das, hab Nein. ich recht. Ja, was willst du denn von mir? Ich fass es nicht. Haben wir dafür 89 demonstriert für hier, wir lassen uns nicht umfolgen? Ach, und der Fundamentalist, der hinterher seine Frau wieder zuhängt wie ein Kanarienvogel, der ist wohl besser. Morgen 17 Uhr. Auf keinen Fall. Und mach ihm Strichnil in seine blöden Flecken. Du, die schmecken gut, wenn ich die mache. Süß-sauer. Ja, süß-sauer. Bis morgen. Ich freue mich auf dich. Ich mich nicht. Ich komme sowieso nicht. Bis morgen, Steffi. Bis morgen. Erst ABM, dann Umschulung, dann wieder ABM. Wer jetzt? Beide. Und dann trat bei ihm was klappen, also so eine Art Ingenieurstelle. War dann aber irgendwie beschiss. Wisst ihr, zwei junge Kerle, BMW, Napa-Lederjacke, die sind dann nach Hongkong und meinen Jochen hätten sie fast verhaftet, weil sie dachten, er hängt mit drin, wer sie ist, klar. Ja, aber es gab ja auch genug Ossis, die... Ja, kann sein, aber die waren aus Wuppertal. Ja, ist so. Also, war. Ja, und du? Ich kriegte da eine Stelle bei meinem Doktor. Hier, Anästhesist. Mhm. Ärzteverleih. Du, wir wussten gar nicht, wie uns geschieht. Das tat so brumm. Ah, echt? Dann starb meine Oma, wir kriegten das Häuschen. Ja, wenn es einmal läuft, dann läuft's, ne? Hm. Und dann sagte mein Jochen zu mir, ah nee, vorher hat er noch eine Hausmeisterfirma gegründet. Siehst du, das hätte ich jetzt was vergessen. Es war ja auch ein Wahnsinn in den 90ern. Ja, und dann habt ihr beschlossen, dass der Jochen erstmal zu Hause bleibt, Omas Häuschen renoviert. Na, genau. Aber dann war die Einfahrt gepflastert, der Terrakotta-Frosch bepflanzt. Machst du dich lustig? Ich bestell mir noch einen Tee. Na, du. Ja, du warst in Indien und in Amerika und in... Von dem Land hatte ich noch nie was gehört. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Café Toskana. Ich war ganz oft als Kind hier. Hm. Oh, schöne Kette hast du. Hab schon ewig nicht mehr umgemacht. Ach, Steffi. Was sollte ich denn machen? Als er noch zu Hause zu friemeln hatte, da ging's. Aber kaum war das Haus fertig. BDT. Hä? BDT. Böse, dick, traurig. BDT haben die meisten Männer über 50. Und OWS. OWS? Ja, obszöne Witzelsucht. Das gibt es als anerkannte Krankheit? Ja, doch. Gibt bloß keine Behandlung. Also, außer totmachen. Wieso? Also, OWS hat er nicht. Nur BDT. Er kommt noch. Aber dann plötzlich Pegida. Und was soll ich dir sagen? Wie ausgewechselt der Mann. Ja, die lieben es zu hassen, das ist doch der Punkt. Ja. Die sind nicht einfach nur blöde, die sind einfach froh, dass es jemandem noch schlechter geht als ihnen. Genau, genau. Ja, und das soll bitte so bleiben. Und da freut man sich doch als Frau, also für den Mann. Und da steht das Politische, sage ich jetzt mal, das steht erstmal im Hintergrund, ist doch logisch. Die meisten Männer sind von Haus aus Faschisten, das hat mit ihrer Dummheit zu tun. Das ist selbst in Indien nicht anders. Aber stopp, es geht hier nicht um dich, es geht nicht um mich, es geht um unser Land, ja? Weißt du, es geht um die Art, wie wir leben wollen. Du klingst schon wie mein Mann. Verlass ihn! Denkst du, ich habe nicht schon drüber nachgedacht? Aber was denn dann? Wer nimmt mich denn noch mit meinem fetten Hintern, Isa? Bitte. Ich habe so viel investiert in diese Ehe mit dem Jochen. Liebst du ihn denn? Du, bei einem Mann bleiben, den man lieb kann, jede. Aber am Ball bleiben. Wenn die Kerle so werden, wie sie eben werden. Bitte nicht. Na, wenn das falsch wäre, da wäre ja alles falsch. Da wären ja 3/4 der Frauen weg. Da würde ja das ganze Land zusammenbrechen. Nee, nachts Geschnarche, früh Pullerflecken auf der Brille, das ist Patriotismus. Faulheit und Verzweiflung als Patriotismus verkaufen. Du denkst selber schon wie Pegida. Wenn ich jetzt aufgeben tue, Isa, nach all den Jahren, dann mache ich mir vielleicht ewig Vorwürfe, dass ich es nicht schon früher gemacht habe. Dann wäre alles umsonst. Verstehst du? Kann er arbeiten? Ja, ist Ingenieur. Also, boah, Wasserbau, aber die nehmen ihn nicht mehr zu lange raus. Die körperliche Arbeit? Mhm. Bruch, Knie, Bluthochdruck, Prostata, Tinnitus. Oh, lecker. Oh, ich kann dir sagen, artgerechte Menschenhaltung, wir sind dabei. Was macht der denn den ganzen Tag? Ja, der macht schon sein Mudelchen. Und jetzt, wo sich die ganzen Strategen vernetzen und hier... Ihr lebt von deinem Geld? Ja. Ja, das macht ihn, glaube ich, am meisten fertig. Kann er Auto fahren? Ja. Ich stelle ihn ein. Und dann? Ja, dann kommt er unter die Leute. Junge Menschen aus aller Welt, alle bringen ihren kulturellen Background mit. Meinungsdiversität. Mhm. Ja, bei uns kocht jeden Tag ein anderer. Internationale Küche. Ja, Schnitten könnt ihr mir mitgeben. Die Entgiftung des Mannes. Wir müssen kämpfen, Steffi, kämpfen. Für die Freiheit wie 89. Ja, aber du weißt schon noch, dass wir damals reingeflogen sind. In Springbrunn meine ich, das weißt du noch, oder? Er darf nie erfahren, dass wir uns kennen. Nee. Und wenn er nicht will, dann sagst du ihm, dass er rausfliegt. Du lässt ihn nicht länger auf der Tasche liegen. Der klatscht mir eine. Und dann mache ich ihn tot. Du machst mir Angst, Lisa. Du machst mir Angst. Steffi, bist du verrückt? Was machst du hier, wenn Jochen dich sieht? Der ist in Jena und liefert Flyer für die Europawahl aus. Du gefährdest unseren ganzen Plan. Komm rein. Rodrigo, ich bin für niemanden zu sprechen, ja? Und sag Domingo und Heike, die Filzhüte für Nicaragua, die müssen bitte raus, heute noch, danke. Die Europawahl ist bloß schon vorbei. Warum bist du hier? Rodrigo heißt nie Rodrigo, sondern nennt sich nur so. Bitte? Eigentlich heißt er Gunnar, das war ihm aber zu langweilig, weil Klaps hat Stunde. Rodrigo heißt Gunnar? Nur Domingo heißt mit Nachnamen Schulze und war im Knast, weil er in Radebeul im Kreisverkehr Hanf angebaut hatte. Und seine Oma hat gegossen. Die Oma? Ja, weißt du, die war früher bei Schlecker auf der Uschatzer und hat dort den Spitznamen Arbeit, geh weg, ich komme. Du weißt gar nicht, was in deiner eigenen Firma los ist. Ja, ich kann mir manchmal nicht gleich alle Namen merken, ja, stimmt. Mein Jochen kommt jeden Tag radikaler nach Hause. Radikalisierter. Ja. Gefährlich wird's, wenn die Dummen fleißig werden, dementsprechend. Das sagt er? Ja. Pass mal auf, Frau. Er sagt Frau zu dir? Na, das bin ich doch. Oh Gott. Frau, Kultur ist wie Kochen. Die einen machen Schnitzel mit Mischgemüse, das schmeckt. Die anderen machen, was weiß ich, irgendwelche Fladen mit Kreuzkümmel und Koriander, das schmeckt auch dort, wo sie das von klein an gewöhnt sind. So hat alles seine Berechtigung, keine Frage. Was aber nie geht, ist Schnitzel mit Koriander und Fladen mit Mischgemüse. Das kannst du nicht essen. Das wollen die, sinnbildlich jetzt, kulturell dementsprechend. Ach, das ist grauenvoll. Ich sag, was regst du dich denn auf? Nimm doch Schnitten mit. Weißt du, woran man bei Homöopathie erkennt, dass man das richtige Mittel gefunden hat? Dass man nicht mehr niesen muss. Nee, daran, dass die Symptome erstmal schlimmer werden. Ja, erstmal. Es läuft doch prima. Steffi, komm, lass ihm Zeit, er ist ein Mann, was erwartest du? Du wolltest doch, dass dein Mann... Nee, du willst das, du. Ich wollte... Keine Ahnung, was ich wollte, aber das, nee. Siehst du, jedes Mal, wenn ich mit dir rede, komme ich mir irgendwie doof vor. Er ist jetzt gerade erstmal 4 Wochen bei uns. Wir brauchen einfach mehr Zeit. Während das Gras wächst, ist der Gaul verhungert. Ein paar Monate müssen wir ihm geben. Vorurteile, die bauen sich eben sehr langsam ab. Lisa, ich will keine Spielverderberin sein, aber ich will auch nicht sagen, dass das alles Schnulli ist. Aber es ist Schnulli. Steffi, was ist los? Er hat irgendwie mitgekriegt, dass einige aus einer Gruppe von euch da dabei waren, als die Autos angezündet wurden unter der Marienbrücke, als sie da geparkt hatten am Montag. Pegida-Anhänger eben. Ja. Und seitdem sammelt er Namen, Adressen, fragt alle aus, schreibt Listen. Hier, gucke. Zimmermann Marco, Raskolnikow, Hein Marina, Renitenz vor Toleranz. Ach, die kenne ich. Isa, mir macht das Angst. Entlasse ihn. Ich habe da jetzt so ein Sonderangebot gesehen. Ein Werkzeugkoffer, 57 Teile, da kann er im Keller basteln. Nee, das kannst du nicht ernst meinen. Du behandelst ihn wie einen dummen Jungen, weißt du das? Warum spioniert er denn rum, hä? Damit ihm irgend so ein Oberidiot auf seine deutsche Schulter klopft und sagt, gut gemacht, Jochen, gut gemacht, Jochen. Und er lobt der Mann. Ja? Ja? Würde ich sagen. Würdest du machen, wenn ich wüsste, wofür? Ich glaube, der Jochen muss sich verlieben. Nur in mich. Das wäre nämlich praktisch, weil wir wohnen zusammen. Sei nicht albern. Danke. Ich meine, der... Immer nur die eigene Frau, das erträgt doch keine Sau, schon klar. Oh, bitte jetzt nicht. Ja, ist nur eine Redeweise. Ja, und eine sehr dumme. Aber gut, ja, egal jetzt. Er, ja, der muss jemanden kennenlernen. Virtuell natürlich, im Netz. Und dann... Verlässt er mich, wegen der anderen. Super Plan. Nee. Die andere, die gibt es doch gar nicht. Das sind doch wir. Hallo. Das weiß er doch nicht. Nee, du, das hatte ich schon mal. Da bin ich zum Fasching als Prinzessin gegangen, da hat er mir einen Arsch gefasst und dann erst gemerkt, dass ich's bin. Das brauch ich nicht nochmal. Hast du dir mal überlegt, was passieren kann, wenn er die Adressen und Namen weitergibt? Ist mir doch egal, da gibt's eben mal ein paar aufs Maul, verdient haben sie es. Oh, du denkst immer nur an dich, weißt du das? Ja, tut mir leid, dass mein Leben nicht so groß ist wie deins, Isa. Tut mir leid, tut mir sehr leid. Oh, müssen wir eigentlich immer streiten? Lass uns das mit dem Werkzeugkoffer machen, Isabel. Ich weiß, ihr Linken... Meins gut mit uns, aber am Ende wird's doch immer nur Brühe. Ach komm, wir werfen eine Münze. Was so ein Quatsch machen nur Männer. Ja, und jetzt wir. Ich nehme Kopf. Hier. Moment. Moment, schau her. Nee. Du Luther, was ist denn das für eine Münze? Die hat auf beiden Seiten Kopf. Und du bescheißt. Nein, das ist meine Glücksmünze. Die nehme ich als Entscheidungshilfe. Oh, Isa, du bist unverbesserlich. Unverbesserlich. Lieber Jochen, es fällt mir schwer, diese Zeilen zu schreiben. Ich bin sicher... Lies weiter. Ich bin sicher, ich bin dir nicht aufgefallen neulich, aber du mir. Schon das Schreiben dieser Zeilen erregt mich. Spinnst du? Das war ein erster Versuch. Der Mann ist über 50, mit 6 kannst du den Jochen. Ich habe mit so einem noch nie was zu tun gehabt. Ich muss mich erst mal rantasten. Wann hast du denn das letzte Mal einen Mann verführt? Per Mail? Ich habe noch nie einen verführt. Ich habe gewartet, bis ich dran bin, bis ich es gehört. Dazu sage ich jetzt nichts, Steffi. Wir treffen tausende Menschen in unserem Leben. Aber was bedeutet das? Nichts bedeutet es. Aber ja. Und dann plötzlich trifft man einen Mann in einer Druckerei, sage ich. Bestimmt selbstsicher. Ein Mann, der weiß, was er tut. Mhm. Ja. Mhm. Daraufhin hat er immerhin geantwortet hier. Ich weiß nicht, woher Sie diese Adresse aber haben. Aber ich wünsche keinerlei weitere Kontaktaufnahme mehr. Das soll sie mal nicht so haben. Und dann ich. Lieber Jochen, ich weiß, ich soll dir nicht schreiben, doch ich brauche deinen Rat. Clever, Rat gibt er gerne. Ja, brauch bloß Kinder von ihm. Neulich wollte ich etwas Weihnachtsdeko kaufen. Ich lebe allein und habe es gern gemütlich. Sag mal, hältst du den für blöd? Ich halte ihn für einen Mann. Da stand an dem Stand, na gut, ein Schwarzafrikaner und hielt mir 2 goldene Räuchermänner entgegen. Ah, rechts Schwenkmarsch. Verstehe mich nicht falsch, ich habe nichts gegen Räuchermänner und ich habe nichts gegen Schwarzafrikaner und dennoch sind dies die Momente, in denen ich mich so hilflos fühle und fehl am Platze im eigenen Land und eine große Traurigkeit. Also so eine blöde Kuh. Vorsicht, die Kuh bin ich. Erfüllt mich, das soll klappen. Ja, ja, Achtung, Beweis. Sehr geehrte Annabel, eingehend auf Ihre letzte Mail muss ich sagen, ich verstehe Ihre Gefühle und teile sie. Dementsprechend, endlich. Ja, guck, und hier, Stand heute? 0.13 Uhr. Ihr macht die Nacht zum Tag. Ja. Lies! Du schreibst, dass wir im Leben tausende Menschen treffen. Ich habe zum Beispiel vor vielen Jahren meine Frau getroffen. Rückblickend kann ich einschätzen, dass das die richtige Entscheidung... Warum lagst du da jetzt so blöd? Das ist süß. Entschuldige, ich bin eine blöde Kuh. Die richtige Entscheidung war vor allem für meine Frau. Oh, so ein Rindvieh. Tja, er hat angebissen. Liebe Annabel, ich habe geträumt, dass wir eine Reise machen mit Wohnwagen und dass wir Punkt, Punkt, Punkt, Punkt, Punkt, das mein... Was meint er jetzt mit Punkt, Punkt, Punkt? Spinnt er? Was hat denn der hier Punkt, Punkt, Punkt zu schreiben? Schämt er sich nicht? Na, offensichtlich nicht. Liebe, geschenkt, als Kind habe ich geglaubt, mein Leben, bla, bla, bla. Dann kam das Ingenieurstudium, die Wende, die Ehe mit meiner Frau, Tage, die man nicht mehr zählt. Das hat er geklaut aus dem Schlager. Er ist soweit. Zuerst waren da große Hoffnungen, auch wenn nicht klar war, worauf. Doch dann musste ich feststellen, dass diese Träume mit Beton ausgegossen wurden. Ein Zeug. Sie standen in der Landschaft wie stumme, traurige Säulen und unsere sogenannte Regierung kam wie ein Hund und hob das Bein daran. Kannst du mir mal erklären? Nee. Ja, kann ich. Das passiert, wenn Männer dichten. Der ist verliebt wie ein Kater. Das war der Plan. Du kannst mir doch nie einfach einen Mann ausspannen. So hatten wir es besprochen. Aber nie, dass du das alleine machst. Während ich in der Küche stehe, vergenusswurzelt der virtuelle Frauen im Wohnwagen. So geht es doch vielen. Ne, das macht's nie besser. Mann, ey. Abgründe. Was hast du da eigentlich gemacht in Indien? Mit einem Mann gelebt? Reich, zärtlich mit Palast, Romantik pur? Palast, Springbrunnen, Taubenflattern, alles. Und alt wie die Erde? Nee, jung. Du spinnst. Nein, große Liebe. Und? Am Ende kam die Einheimische mit einem Punkt auf der Stirn, Wickelrockklänge der Heimat? Lalala, ich möchte jetzt nicht drüber reden. Gut. Also, Jochen liebt jetzt Annabelle. Annabelle wohnt allein, dekoriert schon im November für Weihnachten, bekommt Zustände, wenn sie Schwarzafrikaner sieht. Der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler, ja? Ja. Ich sehe nur nie, wie du den Fisch ans linke Ufer ziehen willst, dementsprechend. Ausgerechnet diese nationale Wohnwagenbumsette soll ihn von Pegida weglocken. Ja, sie schreiben sich einander, geistiger Verkehr. Und dann? Dann? Wir stellen ihm die Gretchenfrage, also Annabelle. Die wäre? Jochen, wie hältst du es mit der Demokratie? Das Dünkel fragt nach Demokratie. Annabelle oder Pegida? Er muss sich entscheiden. Super Plan. Super, super Plan. Sowas können sich wirklich nur Linke ausdenken. Die Elbe ist eine Schlange. Von hier oben gesehen. Tal der Ahnungslosen. Wo ist er denn hin? Zu Herbert. Nazi. Rollstuhl. Suff. Frau tot, Krebs. Dort wohnt er jetzt. Dort wohnt er jetzt. Ach, Steffi. Isa. Es tut mir leid. Ich wollte es nicht. Es brach so aus mir raus. Ich sah ihn da in der Sofaecke sitzen und plötzlich konnte ich nicht mehr. Du hast ihm doch nicht etwa von uns? Ja. Nein. Ich konnte nie anders. Was? Du hast ihm erzählt, dass wir Annabelle nur erfunden haben? Nee, das nicht. Ich habe ihm auf den Kopf zugesagt, dass er eine andere hat. Wann? Gestern Mittag. Wann Mittag? Was weiß ich, 12. Was hat er gesagt? Da kam auch nicht zu Wort, so war ich in Fahrt. Meine Oma hat immer gesagt, manchmal merkt man erst beim Essen, wie hungrig man ist. Weißt du, ich habe auch erst beim Reden gemerkt, wie viel ich auf dem Herzen hatte. Ein schöner Plan, 3 Wochen Arbeit. Ich zu ihm, die ganzen Jahre, die mir nur schon, beziehungsweise nee, als Paar jetzt. Und immer nur negativ und negativ. Und was willst du denn? Wir sind gesund, uns geht's gut. Gut, Kind war nun nie, das ist unser Kummer, aber was? Ich koche, ich ziehe mich an, ich mache die Kerze an, stell den Wein hin. Ich meine, viel direkter kann man jetzt als Frau nie werden. Ja. Na klar, bin ich genau von 20 mehr, aber du auch nie. Und immer die Wessis, die Ausländer, die Linksfahrer und das Bad sieht früh aus. Ich habe dich 1000 Mal gebeten. Und wenn ich nie mehr für dich, oder anders gesagt, wenn ich was tun kann oder soll, aber wir müssen reden. Reden. Also du, nie nur ich. Aber montags, da geht's plötzlich. Sonst, wenn ich mal sage, lass uns mal wandern gehen, da ist die Knie. Nur Montag? Nee. Und dann lese ich hier, liebe Annabelle, es gibt Dinge, die kann man mit meiner Frau nicht besprechen. Geht's noch? Und er? Hat geguckt wie eine Kuh, wenn's donnert. Mist. Dann muss ich zum Zahnarzt. Und als ich wiederkam, war der Zahn weg. Du. Und der Mann auch. Und ich so eine Backe. Ich hätte nur heulen. Du hast es vermasselt. Du weißt nicht, wie das ist. 30 Jahre denselben Mann. Deshalb, wichtig ist jetzt, auf keinen Fall darf Annabelle jetzt auch noch zicken. Der hängt sich auf. Ja, nee. Was meinst du jetzt mit zicken? Na hier, deine Gretchenfrage, Demokratie und so. Wie, ja, ich konnte ja nicht wissen. Du hast. Nee, oder? Wann? Gestern Mittag. Wann genau Mittag? 11:30. Deshalb. Wegen dir ist er abgehauen. Du hast ihn verkrault. Nein, du. Du verlierst ständig die Nerven, weil du nur dein Privatquatsch siehst und nicht das große Ganze. Oh. Wer nur an sich denkt, der wird nicht glücklich, weißt du? Hört. Da wundere ich mich aber, dass du so unglücklich bist. Ich bin nicht unglücklich. Du hast den falschen Mann geheiratet, nicht ich. Du auch? Deiner ist bloß schon eher abgehauen, vermutlich, weil ihn deine ständige Erzieherei genervt hat. Wir waren überhaupt nicht verheiratet. Wollen wir nach Indien gehen? Du und ich? Wir machen uns einen Punkt auf die Stirn und sind weg. Und hier den Nazis das Feld überlassen? Was sind das schon für Nazis? Das sind ganz normale, unglückliche Leute mit Knie und Bruch und mit solchen Frauen wie ich. Weißt du, die ganzen Jahre froh waren, wenn es vorbei war und sich nur beschweren, dass nichts mehr stattfindet. Früher in der DDR haben sie gedacht, sie sind dagegen. Und jetzt merken sie, dass sie eigentlich dafür waren. Und deshalb haben sie das Gefühl, sie sind beschissen worden. Und zwar doppelt. Alles ganz, ganz normal. Mit Politik hat das gar nichts zu tun. Nichts. Das ist alles nur das. Das. Und das nennst du normal? Ja. Du bist nicht normal. Los, komm. Indien. Ich kann nicht mehr. Nee. Nee. Lieber Nazi in Deutschland als Frau in Indien. Das sag ich dir. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich doch auch nicht, Steffi. Na, wenigstens was. Du weißt endlich mal, wie es den meisten Menschen immer geht. Vielleicht hast du ja recht. Womit? Ja, mit Indien. Echt jetzt? Warum eigentlich nicht? Pfeif auf deinen Mann. Ich verkaufe die Firma und wir fliegen. Ich werde verrückt. Ich schätze... Was ziehe ich denn da an? Da ist doch so warm und die vielen fliegen. Ach. Warum willst denn du die Firma verkaufen? Muss ich mir Sorgen machen um dich? Nee, musst du nicht, meine Liebe, musst du nicht. Weißt du was? Du bist meine allerbeste Freundin. Ich dich auch. Also, die Kollegin hier. Hallo, Tag. Guten Tag. Hat schon mal alles gecheckt. Wir können über Moskau fliegen oder über Frankfurt und dann direkt, ist aber teurer. Er hat sich gemeldet. Bei Annabel? Ja, klar. Bei mir auch, hat angerufen. Was hat er gesagt? Nee, du. Gut, ich. Entschuldigung, wir brauchen noch einen Moment. Hier, liebe Annabel, wir müssen uns treffen von Angesicht zu Angesicht, also persönlich dementsprechend. So, jetzt haben wir den Salat. Und bei dir? Das Gleiche, nur ohne Liebe und ohne Angesicht. Frau, wir müssen reden? Ja, so in etwa. Oh, der regt mich auf. Und? Ich sag, du weißt so, wo ich wohne? Und hab aufgelegt. Immerhin, das hätte ich mir, bevor wir uns getroffen haben, nie getraut. Aber war das klug? Ja, klug. Klug. Ich weiß doch eh, wie es ausgeht. Er stammelt, ich zicke ein bisschen rum und am Ende sitzt er wieder in der Sofaecke und ich wische die Treppe. Ist so. Also, wird so sein. Aber vorher fliege ich nach Indien. Du, ich will das Taj Mahal sehen. Unbedingt. Und ich kaufe mir einen Wegeräumer. Sollte das so ausgehen, dass der einfach so wieder einzieht und montags weiter rumgiften geht, ja, ist nicht nur unser Projekt gescheitert, sondern auch du, das sag ich dir, als Frau. Gescheitert? Ich als Frau? Oh, gucke. Du aber nie. Was meinst denn du? Na, du bist nicht gescheitert. Märchenprinz in Indien wickelt gerade Röcke und zwar ab. Und du hier im Tal der Dummen mit den Linkschaoten und stapelweise offenen Rechnungen. Woher weißt du das? Ja, das ist nicht schwer rauszuriechen, wenn der Jochen manchmal so seine Sätze geschwungen hat. Da brauchen wir bloß eins und eins zusammenzählen. Pass bloß auf, wenn du eine Insolvenz verschleppen tust, gehst du ab. Ich fasse es nicht, dass du auch nur erwägst nach allem, was er dir angetan hat. Mann, ey. Vielleicht. Wir sind gleich soweit. Isa, ich gebe dir ja recht. Und ich bin dir ja sogar irgendwie dankbar. Aber euer ganzer Emanzenquark ist und bleibt Quark, weil... ihr nicht wahrhaben wollt, dass Männer auch ganz gut ohne Frauen zurechtkommen. Weißt du was? Soll er sie doch treffen. Annabel. Annabel. Die gibt's doch gar nicht. Ja, wir engagieren eine Schauspielerin. Hier gibt's eine Truppe. Die hier auf dem Schiff spielen, denen du immer die Werbung umsonst machst, obwohl du finanziell kaum noch kaufen kannst. Ja, genau. Ich kenne den Chef. Na klar. Theater und Linkschaoten, das passt. Was mit Indien? Vielleicht möchten Sie erst noch einmal miteinander reden. Sekunde, bitte noch. Steffi, das hier geht jetzt mal vor, ja? Aber ich verspreche dir wirklich, sobald... Ich wusste es, wenn ich mich schon mal auf was freue. Mann, ey. Wir fliegen, versprochen. Hm? Hier, das Ensemble. Wozu das Handy alles gut ist? Nee. Wieso? Wieso? Guck dir die doch mal an. Aber die hier. Zu hübsch. Und die? Zu jung. Och Mensch. Ja, die ist zu beides. Nee, die ist zu alt. Die ist so alt wie wir. Ja. Steffi, musst du das jetzt erklären? Ja, die. Die Kollegin ist... Na und? Kann es sein, dass du rassistisch bist? Annabel ist keine Asiatin. Aber, hey, die hier. rote Haare? Na, hör mal, das wissen wir doch. Oh, eine Finsternis im Volk, unglaublich. Ah, die ist gut, die kenne ich. Ja, fragst du nur, worin? Was willst du der dann sagen, was die sagen soll? Die müsste ja dann auch über alles Bescheid wissen. Nee, lass mich mal machen. Nee, lass dich nicht machen. Da weiß ich doch schon wieder, wie es ausgeht. Das ist mein Mann. Ja, na eben. Außerdem, das habe ich dir doch schon mal gesagt. Es geht dabei nicht nur um dich oder dein privates Glück oder Unglück. Es hat auch und vor allem eine gesellschaftliche Dimension. Wir hatten uns vorgenommen, wenigstens einen dieser verbohrten Faschisten... zurückzuführen auf den donnigen Vater Demokratie, bla bla bla. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. WOD, genau, WOD, weltoffenes Dresden. Gastmahl der Vielfalt, auf dem Altmarkt dort soll er sich mit ihr treffen. Sie trägt ein T-Shirt mit Dresden-Nazi-Freiaufdruck. Dazu Wickelrock. Und sie... danke. Und sie umarmen sich und ich sorge dafür, dass dieses Bild in der Zeitung steht. Und er ist bei seinen Pegida-Kumpels erledigt. Also doch Lügenpresse. Was heißt denn hier Lügenpresse? Aber ich schreibe ihm also als Annabelle. Also ich als Annabelle. Du? Ja, ich. Keine Widerrede. Und deine Schauspielerin muss Geld dafür nehmen. Also für die ist es eine ganz normale Rolle. Und ich bezahle. Also das Geld, die Gage. Heißt es Gage? Ach, das musst du doch nicht. Doch, doch, doch, doch, doch. Woran sollen die beiden sich dort erkennen im Gewühl? Meinelke? Bisschen einfallslos vielleicht. Keine Unklarheiten mit dem Jochen. Nelke und gut. Gut, ich sag's ihr. Was nehmen so eine Schauspielerin? Ist das teuer? Gott, wo bin ich nur hingeraten? Entschuldigung, das mit der Indienreise hat sich erledigt. Er war einfach nicht da. Ja, vielleicht war er nur was mit dem Auto oder... Hat sie nie erkannt, hier, deine Schauspielerin? Alles war vorbereitet. Der Fotograf, sie in Kostüm, Meinelke. Und zwar genau da, wo du, also Annabelle, ihn hinbestellt hast. Eingang Webergasse. Na, die bekommt auf jeden Fall ihr Geld, das ist klar. Ich bezahle. Ist ja nie ihre Schuld. Isa. Der ist wieder da. Stimmt? Isa, Und jetzt ist alles wieder hier, Gartenschlauch, Volksseele, Mutti kocht. Und nachts willst du mal meinen kleinen Führer sehen, hä? Sag mal. Weißt du, ich hab die Schnauze voll. Echt. Es steht mir bis hier. Isa, ich... Ja, aber bitte, gut, bitte, wie du willst, jedem seine Hölle. Aber komm bitte nie wieder hier mit hier. Nie wieder. Hast du ihn sehr geliebt? Dein Inder? Ach, wieso fängst du denn jetzt mit dem an? Der war gar kein Inder, der hat dort nur Geschäfte gemacht. Kommt aus Halle. Eine analtinische Napfsülze, Mahlzeit. Isa, er war da. Wie da? Bei WOD, pünktlich, mit Nelke, nur woanders. Aber du hast ihm doch geschrieben. Nee, ich habe geschrieben, Kreuzkirche, also ihm. Ach, Du hast T-Shirt hier, Dresden-Nazi-frei. Wickelrock und Meinelke. Guck mal, die Frau deiner Träume ist deine eigene Frau, so nach dem, ja? Aha. Und? Wie ist es denn gelaufen? Ja, erstmal, ich sehe ihn, brombeerfarbene Hose, unmöglich, die hatte ich schon mal aussortiert. Die Nelke hat ziemlich abgenommen, ohne Brille. Er findet, die macht ihn alt, da wusste ich schon. Naja, mal sehen. Er sieht mich, kneift die Augen zusammen. Aha, denke ich. Er sieht den Elke. Lächelt ganz süß, so schüchtern, hebt die Hand so halb. Winkt, komm näher, starrt mir auf den Busen, erkennt die Schrift, lächelnd friert ein. Er schaut mir ins Gesicht. 3 Meter vielleicht noch. Ja, und? Steffi? Weggerannt. Er ist weggerannt? Nee. Ich? Du? Ja. Warum? Die Nerven. Die Nerven, Isa. Einfach die Nerven. Na super, super. Einfach super. Ja. Abends kam er dann und... Oh, komm, jetzt lass dir doch nicht jedes Wort aus der Nase ziehen. Ja, ich hab ihn schon aus dem Küchenfenster gesehen. Bin hochgestürzt, andere Bluse drüber gewürscht. Dörchen schon mit dem Schlüssel rumramentern. Ich mach auf. Ja, und? Ja, lauft mich an. Warum passt denn mein Schlüssel nicht mehr? Kein Hallo, kein nichts. Nur... Arsch. Ja, da habe ich ihm die Tür vor der Nase zugehauen. Dann ist er zum Gartenhaus. Wie, ihr habt einen Gartenhaus? Ja, nichts Besonderes, nur so für gestern haben wir mal gedacht, was soll ich denn machen? Er hockte im Steingarten neben der Mittagsblume. Na, ging einfach nie. Irgendwann habe ich ihn dann den Häuschenschlüssel rausgeworfen und bin ins Bett. Und was soll ich dir sagen? Ich habe geschlafen wie ein Baby, bis 10. Sag mal, musst du nicht arbeiten? Ja, ich kann das einteilen. Mein Chef lässt mir da freie Hand. Er hat geschrieben. Zeig her. Liebe Annabelle. Liebe Annabelle, das ist schwer für mich, aber ich muss es akzeptieren. Und vielleicht hat uns ja dein Weglaufen viel Peinliches erspart. Trotzdem war es schön, den Menschen hinter den Briefen zu sehen. Wenn auch nur kurz. Ich weiß jetzt, wo mein Platz ist. Mein Platz ist an der Seite meiner Frau Steffi. Dein Jochen. PS, ich liebe dich. Oh, das hat er mir schon seit 1000 Jahren nie mehr gesagt. Naja, es klingt bloß nicht so, als ob er dich erkannt hätte. Wie jetzt? Da steht liebe Annabelle, nicht liebe Steffi. Das ist Ironie. Damit will er bloß... Also, du, ich sag dir, der hat dich nicht erkannt. Der hat dich nicht erkannt. Und jetzt denkt der Annabelle, hat ihn gesehen, aussortiert und ist auf dem Absatz umgekehrt und da geht's zurück zu Mutti. Das sagst du nur. Der hat die Brille. Du hast doch selbst gesagt, er hat keine Brille auf. Er hat nur die Nelke als roten Fleck gesehen. Du, das sag ich dir. Was hast du denn? Du kennst mir das einfach nicht. Du kennst mir das nie. Komm bitte, nicht weinen jetzt. Dann hat er dich eben erkannt, ja? Man kann es immer nie ertragen, dass die Menschen nie in deine rote Schablone... Und er liebt dich. Passend. Und bewundert dich. Ich bringe ihn um. Doch, das macht er bestimmt. Ich erschlage ihn mit einer Hacke und sag dann, ich hätte gedacht, es wäre ein Einbrecher. Isa, hilf mir. Ich kann dir nicht helfen. Ich habe doch alles versucht. Ich wollte dir helfen, ich wollte dem Land helfen. Ich kann da nicht mal mir selber helfen. Du kannst nie in meinem Leben auftauchen und anrufen. Und 8 Wochen später ist meine Ehe im Eimer. Und ein fremder Mann sitzt in meinem Garten. Und alles ist... Nee, das kannst du jetzt... Nee, warte mal. Deine Ehe war vorher schon im Eimer, das hast du bloß nicht gemerkt. Und angerufen hast du mich. Jetzt willst du mich mit einem Mann sitzen lassen, der nur bei mir ist? Weil er die, von der er träumt, nie kriegt? Wir wissen nicht, ob er dich erkannt hat. Das ist das Blöde. Ja. Es kann echt sein, dass... Ja, er hat den Spieß umgedreht. Ja. Und dass der mit uns spielt. Isa. Also gut, ich denke mir was aus, versprochen. Ich mach das. Aber nur wirklich, wenn du diesmal genau machst, was ich sage, hörst du ganz genau. Immer bereit. Oh, endlich. Lass mich schnell rein. Entschuldige, komm. Schuhe? Nee, lass an. Kann der mich gesehen haben? Nee, das ist vom Rechner. Komm, wir gehen hoch, da sieht man ein Stück von seinem Fenster. Schön habt ihr es hier. Ja, theoretisch. Oh. Ist das Buche? Weiß ich gar nicht. Proseccochen? Wie, das willst du nicht. Hä? Ja, gerne. Er sitzt vorm Rechner. Nu, wir können sofort loslegen. Steffi, langsam. Die Frage ist, worum geht es? Wir wollen wissen, ob er mich erkannt hat. Nee, größer. Es geht um die Demokratie, um die Art, wie wir als Menschen miteinander... Genau. Und was ist zwischen Menschen besonders wichtig? Liebe. Fast. Barmherzigkeit? Augenhöhe, Gleichberechtigung. Sonst ist alles sinnlos. Ja, aber ob er mir geschrieben hat als mir oder Annabelle, also du weißt, also ist auch eine wichtige Frage. Richtig. Und deshalb schreibst du jetzt, dass es dir leid tut, dass du weggerannt bist, aber in dem Moment, wo du ihn gesehen hast, ist dir klar geworden, wie ernst die Sache ist und da hast du Skrubel bekommen. Stimmt. Ja, und dass du keine Frau bist, die leichtfertig eine Ehe zerstört. Richtig. Und dass ich deshalb den Kontakt abbreche. Nee, aber wie willst du denn dann erfahren, ob er dich erkannt hat? Nein, du... Du schreibst, dass du dich mit seiner Frau getroffen hast. Ich habe mich mit mir getroffen? Also Annabelle mit mir? Ja. Und was habe ich gesagt? Du gibst ihn frei. Spinnst du? Ich soll ihn dieser Person überlassen? Ach, Annabel gibt es doch gar nicht. Das weißt du doch nie. Und wenn doch, also wenn er mich erkannt hat und das liest, glaubt er, ich will ihn loswerden. Also ich jetzt als seine Frau. Ja, genau. Und muss um dich kämpfen. Warte ab, in 20 Minuten, dann kratzt er unten an der Tür. Und wir lassen ihn kratzen. Sehe ich aus wie eine Frau, bei der man an der Tür kratzt? Ja. Nee. Was heißt denn hier nee? Isa, es gibt zwei Arten von Menschen. Die, die sich's aussuchen können, das sind die wenigsten. Und die, die nehmen müssen, was sie kriegen, das sind die meisten. Und deshalb ist es immer ganz blöde, wenn die, die sich's aussuchen können, denen, die das nie konnten, vorgaukeln, sie hätten eine Wahl. War das jetzt politisch gemeint? Auch. Du, das ist rassistisch. Alle Menschen sind gleich, haben das gleiche Recht. Alle Menschen sind gleich. Dann guck dir mal meinen Hintern an und dann dein. Was hat denn das jetzt mit unseren Hintern zu tun? Mehr als du denkst. Der Wert eines Menschen bemisst sich nicht nach seinem Hintern. Wer als Kreuzer geprägt wurde, geht nie als Taler durch. Lass mich raten. Oma? No? Gut, dann schreiben wir, verlass deine Frau. Und wenn das macht? Na, dann wissen wir, dass er dich nicht erkannt hat. Und was habe ich davon? Klarheit. Ich will keine Klarheit, ich will... Wieso schreibt er denn jetzt? Bist du da, Annabel? Schreib ja. Nee, schreib nein. Also, ey, warte mal, ich schreibe jetzt. Verlass deine Frau. Enter. Oh, so. Jetzt weile, das war klar. Noch ein Prosecco? Her damit. Vielleicht ist das nicht nötig. Mist, wir kriegen den nicht zu fassen. Das ist Wahnsinn. Frag ihn, ob er mich liebt. Also Steffi, seine Frau. Liebst du mich? Nee, Quatsch. Quatsch, nee, sie? Ja, klar. Und ab. Man kann auch zwei Frauen lieben gleichzeitig. Oh, das Schwein. Du, der hat dich erkannt. Was er jetzt an Annabel schreibt, schreibt er, damit du das liest. Wollen wir einen zweiten Versuch machen? Sag mal, was meint er denn jetzt? Unsere Ehe oder ein zweites Treffen? Oh, dass die Kerle sich nie klar ausdrücken können. Das ist furchtbar. Lass mir Zeit. Lass mir, das klingt wie... Naja, das klingt wie es ist. Ja gut, ich hasse es. Okay. Entweder der ist dümmer, als wir denken, oder schlauer. Eins von beiden. Ja, oder er hat mich eben doch gern. Wie du willst, gute Nacht, meine Liebe. Oh, süß. Süß? Ist albern. Gute Nacht, mein Lieb. Och, nicht. Alter. So. Gib mir deine Bücher. Was? Na, ich will deine Geschäftsbilanzen, und zwar alle. Aber... Ja, ich will sie sehen. Ich will sehen, ob du noch zu retten bist. Ach komm, bitte, das... Tu doch einfach, was ich sage. Tu doch einfach mal, was ich sage. Ein einziges Mal. Was ist denn hier los? Steuerprüfung. Frau Kreuzowski? Ja? Es gibt keinen Ordner Nummer 4. Gleich. Hör zu, wir müssen dem Jochen eine Mail zuspielen, die eigentlich an dich war, also von einem Mann. Aha. Verstehst du? Ja, gut. Dazu brauchen wir uns ja bloß einbacken. Ich weiß auch schon wie. Wir nehmen Weltbefreiungspulver, dazu Selbstgerechtigkeitsmilch, Safran aus Indisch-Anhalt. Was soll denn das? Und Rosinen. Gleichberechtigungsrosinen, aber so richtig. Du wolltest, dass ich dir helfe, du. Und Menschenkenntnis, fein gerieben. Aber was willst du von mir? Isa, als wir uns wieder getroffen haben am Telefon vor einem halben Jahr, da war die Welt nie in Ordnung, das nie. Aber ja, genau, Glück im eigenen Saft. Nein, Palast in Indien war es nie. Als wir uns wieder getroffen haben, meine Liebe, warst du eine verschreckte graue Maus, todunglücklich, die Angst vor ihrem Mann hatte, der auf ihre Kosten lebte und montags Deutschland den Deutschen brüllte. Isa. Sag mal, was habe ich denn falsch gemacht? Ich habe nichts falsch gemacht. Es ging mir nur um dich, ja? Wirklich nicht um mich. Isa, Der Jochen arbeitet seit einem halben Jahr bei dir. Ihr sitzt jeden Tag nebeneinander im Auto. Also, was weißt du über ihn? Was hört er für Musik? Hat er eine Lieblingsfarbe? Ist er kinderlieb, tierlieb? Ein Mensch. Besteht doch nicht nur aus den dämlichen Parolen, die er wem nachplappert. Steffi, der Kerl war ein übler Macho. Einer, der es nicht verkraftet, dass er nun mal leider nicht zu den Fittesten gehört, ja, und der das an dir auslässt. Und an anderen, die sich noch weniger wehren können. Kann es sein, dass du voreingenommen bist? Ordner Nummer 4. Ja, doch. Ja gut, gut, dann lass ihn doch wieder rein in dein schönes Reihenhaus. Du weißt ja noch, wie es geht. Nach innen kotzen erst und dann nach außen. Nee, das will ich nie mehr. Ach nee. Aber was willst du denn? Richtig rund, Isa. Sind nur Seifenblasen. Ach, und in die willst du jetzt reinpieken, ja? Isa, du hast mich angestiftet, weil dir Pegida und AfD gegen Strich geht, sag ich jetzt mal. Mir kommst du gar nicht drauf an. Sollen die alten Spinner doch ruhig aussprechen, was sie eh ein Leben lang gedacht haben. Nee, Moment, das halte ich nicht aus. So einfach ist es nicht. Nee, so einfach ist es nicht. Doch, habe ich eingesehen. Sehe ich jetzt auch anders. Worte sind Gewalt. Ja, habe ich verstanden, was ich sagen will, Isa. Du musst dir... Die Sache mit den Illusionen. Du musst dir einen Gletscher vorstellen, Steffi. Das ist die Geschichte. Und unten drunter, da ist das Volk. Und wenn der Gletscher sich vorwärts schiebt, da wird es zermahlen, zerrieben von den Ereignissen, bis es zu Schlamm geworden ist. Verstehst du? Ja, ich verstehe dich schon, Lisa. Ja, und dieser Schlamm... Bloß, ich habe mir deine Bilanzen angesehen. Dieser Schlamm ist das, was uns jeden Montag entgegenquillt. Du bist pleite, Isa. Pleite. Hä? Pleite? Ja. Aber nein, ich bin nicht pleite. Laut Bilanz... Die Bilanzen sind Unsinn. Nee, warte mal. Nee, jetzt hör mir mal zu. Du hast... Zum Beispiel, ja, in der Abschreibung, 2 Offset-Drucker, von denen der eine dir gar nicht gehört, weil er geleased ist, zu höhenrisigen Bedingungen, der andere war kaputt, Totalschaden. Abschreibung. In Wahrheit haben aber ihn deine Kollegen in Jena unter der Hand weiter verscheuert. So, dann hast du dich mit der Umsatzsteuer total vertan. Du denkst, wenn du einen Kulturflyer druckst, sind nur 7% fällig. Aber nie, wenn auf demselben Flyer für ein Menü geworben wird. Und das über 10 Jahre. 76.000. Was? Das ist... Ja, es ist so. 76.000. Okay. Aber, was machen wir jetzt mit dem Jochen? Ich will, dass er zurückkommt. Ich will, dass er sich entschuldigt bei mir. Ich will, dass er aufhört mit seinen Rechthabereien. Ich hab so satt, zusammenzuzucken, wenn der Schlüssel im Schloss geht. Ich will nie, dass er, wenn die im Fernsehen von Studentenprotesten berichten, in der Bude rumbrüllt, die sollen erstmal arbeiten, die faulen Schweine. Ich will, dass er abnimmt. Gut, hat er schon. Ich will mich auch nie länger dafür verantwortlich fühlen, dass er sich fühlt, wie er sich fühlt, weil irgendwann mal was in ihm zerbrochen ist. Was weiß denn ich? Ich kann doch nichts dafür. Soll er doch zugeben, dass ihm das Herz weh tut? Uns allen tut's Herz weh. Was wären wir denn für Menschen, wenn uns nie das Herz weh tun würde? Muss ich das verstecken? Hinter Hass? Wozu? Die Flüchtlinge, wir sind doch alle auf der Flucht. Wir wissen doch alle nie wohin. Da können wir doch zueinander. Liebe Annabelle, warum nie, meine liebe Steffi? Warum nie? Warum? Ah ja, die Firma. Gut, ich habe einen Plan. Du hast einen Plan? Ja, Isabel, Steffi hat einen Plan. Springbrunnen. Mhm. Oh, das ist ja wie im Film. Na, wir hier, die Bullen dort. Wir sind das Volk. Ich hab's gemacht. Wie jetzt? Wie du gesagt hast. Wie, du hast ihm eine Mail zugespielt. Ja, und? Noch am selben Abend. Mit Rosen. Liebe Steffi, ich möchte mich in aller Form für den bisherigen Verlauf unserer Ehe entschuldigen. Dementsprechend, oder was? Ich bin dir so dankbar. Oh, komm her. Du, Steffi, ich muss dir was sagen. Ich wollte es nicht am Telefon sagen, aber Ich gehe weg. Wohin? Nach Indien? Ach, das Finanzamt hat Forderungen, die sind... Ich habe noch versucht, einen Anwalt einzuschalten, aber der sagt... Dass die Recht haben, klar. Ach, Isa. Indien. Ohne mich. Nee. Ohne mich. Komm. Steffi, komm, lass los. Wo willst du denn hin? Nur zum Auto, steht da drüben. Wie viel? Wie, was, wie viel? Beim Finanzamt. Na, knapp 75.000, wie du gesagt hast. Nicht so schnell, Steffi. Bis wann? Na, bis jetzt, also heute. Früher sind wir von der Stasi weggerannt und jetzt vom Finanzamt. Los, steig ein. Wo fahren wir denn hin? Irgendwo hin, wo wir WLAN haben, for free. Verstehe ich nicht. So, guck mal, da hinten ist ein Laptop. Ja? Hol den mal zu dir und mach mal auf. Passwort? Jochen. Warte, ich finde, du solltest den zum Geschäftsführer machen. Wen? Jochen? Jochen, ja. Dein Pegida-Heini, ne? Du, der geht nicht mehr hin. Du spinnst. Der hat mir gesagt, ja? Dass er... sogar am Sonntag grün gewählt hat. Naja, ob das jetzt die bessere Variante ist, ne? Ach so, spricht also wieder miteinander. Ja, der spricht jetzt mit mir wie mit Annabelle. Also, naja, muss ich jetzt durch. Muss mal so ein bisschen... Meine Träume sind Säulen aus Beton. Sag mal, warum erzählst du mir das nicht? Ich finde wirklich, ich habe ein Recht darauf... Du hast ein Recht darauf, dich in den Tragödien der anderen auszuleben, nee. Stopp, stopp, stopp! Stopp. Hier, volles Netz, 4 Balken. Ne. Ne Fahre, du Trottel! Ja, du bist ein ganz harter, ne? Ja. Ich... Oh, komm gleich rüber, du! Hast du gesehen, wie der geguckt hat? Achtung, der kommt! Nee, das sah nur so aus. Oh Gott, ist so was Herrliches. So, gib her. So. Ich überweise jetzt 75.000 für dich an das Finanzamt. Und nächste Woche sehen wir uns den Laden nochmal an, am besten mit dem Jochen. Steffi, ich verstehe nicht. Du kannst doch nicht einfach... Das ist ja der Witz, ich kann. Wenn ich alles so viel hätte wie Geld, wäre ich reich. Aber nee, Jochen sagen. So weit geht die neue Liebe jetzt auch wieder nicht. Das kann ich nicht annehmen. Hier, drücke du. Nein. Enter? Na also. Das geht nicht, ich... Ich kann dir das nicht zurückzahlen. Dann bin ich eben Teilhaber in deiner Firma. Stummer. Isa, ich bin so froh. Ich wusste gar nicht, dass das geht, so froh zu sein. Weißt du, mit dem Jochen, das ist... Wo hast denn du so viel Geld? Ich hab dir doch von der Firma erzählt, die mein Doktor da aufgemacht hatte. Ja, irgendwas mit Ärzteverleih oder... Nur genau. Und das ging ja von Anfang an wie geschnitten Brot. Wir haben uns ständig vergrößert. Du hast die Buchhaltung gemacht? Alles habe ich gemacht, alles. Mein Doktorchen ist ein Lieber, aber eine Traumnase. Der zahlt so gut, dass du? Der ist schon seit 2 Jahren weg, macht irgendwie einen Biohof in Brandenburg, ruft manchmal an. Und du verwaltest das Geld? Ja. Aber dann ist es ja gar nicht deins. Du, Steffi, das geht nicht. Bleibe du ruhig. Eines Abends kam der zu mir ins Büro. Steffi, Sie machen das alles so schön. Ich störe hier nur, wir machen einen Vertrag. Sie kriegen 25% und den Rest schicken Sie mir im Backwalk. Und seitdem? Ja, alte Rubel. Du, ich arbeite aber auch wie ein Pferd. Das zeigt mal wieder, wie krank das Gesundheitssystem ist. Oh, ihr Linken seid wie die AfD. Ihr fühlt euch nur wohl, wenn ihr auf dem Staat schimpfen aber könnt. Aber spinnst du? Du kannst doch nicht mit diesen... Nee. Komm, raus hier. Das ist raus. Mein Auto. Der Jochen. Nicht rangehen, bitte. Ja? Du, Schnucke? Ja, mein Männle. Ist jemand bei dir? Ja, eine Freundin. Die kennst du nie. Ja, doch, die kenne ich. Kenne ich gut. Aber woher? Aus dem Radio. Unsere Geschichte ist nämlich im Radio. MDR Kultur. Plus über ein paar Sachen, da müssen wir dann noch mal reden. Mein Herzblatt. Dementsprechend. Wir reden, mein Sechser. Wir reden. Bring doch deine Freundin heute zum Essen mit. Hm? Ich tu gucken. Indisch. Hm? Und mach das Radio an. Wieso sind wir im Radio? Wo ist denn dieser blöde MDR? Vielleicht glaubt er das zumindest aus sich. Er sagt Schnuppe zu dir? No? Schnuck ist ein Schaf, das weißt du. Den meinst du gut. Ah, hier. Sie hörten Die Entgiftung des Mannes, eine Radiokomödie Schnucke. Von Holger Böhme. MDR-Kultur, was meint er denn? Es spielten... Du, der sagt Schnucke. Isa Anja Schneider, Steffi Carina Wiese. Mist, verpasst. Sowie Jörg Schüttauf, Alexander Theerhorst und Corinna Waldbauer. Schnucke. Nunu? Dramaturgie Thomas Fritz, Hammond-Orgel Michael Hinze. Der sagt wirklich Schnucke zu dir. Ton und Schnitt Holger Klimchen, André Lühr und Hans-Peter Runert. Gefällt dir das? Regieassistenz Dagmar Palowski. Ja. Regie Stefan Kahnes. So süß. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2019.